1. Das Himmelreich gleicht einem Gutsbesitzer, der frühmorgens Ostjing, im Arbeiter für seinen Weinberg anzuhören. 2. Nachdem sich mit den Arbeiten auf einen Diener als Tageslohn geeinigt hat, schickte OSIE in seinen Weinberg. 3. Als er jedoch am Dietrichstund ernüht Ostjing, so a weitere Personen untätig auf dem Marktplatz stehen. 4. Er forderte SIE auf, get Orcher in den Weinberg, und ICH word uke einen angemessenen Lonsalen. 5. SIE jingen darauf hin. Der Gutsbesitzer jing dann am die 6. und 9. Stund wieder hinaus und werfer ebenso. 6. Als er schließlich am die 11. Stund ausjing, fand weitere Menschen dort stehen und fragte SIE, warum steht er den ganzen Tag untätig hier? 7. SIE antworteten ihm, weil uns niemand angehört hat. Daraufhin sagte zu ihnen, get Orcher in den Weinberg. 8. Als es Abend word, weiß der Herr des Weinbergs seinen Verwalterin, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, beginnend mit den zuletzt eingestellten bis zu den ersten. 9. Als die Arbeiter, die am die 11. Stund eingestellt worden waren, kamen, erhielt jeder von ihnen einen Diner. 10. Die zu ist eingestellten erwarteten, mehr zu erhalten, doch auch SIE bekamen jeweils einen Diner. 11. Nachdem SIE ihren Lohn erhalten hatten, beschwerten SIE sich beim Gutsbesitzer 12. Und sagten, dies letzten haben no einstand gearbeitet, und du hast SIE uns gleichgestellt, obwohl wir die lasten die Hitze des ganzen Tags ertragen haben. 13. Erwidert einem von ihnen, Freund, ICH Tuesday dir kein unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Diner geeinigt? 14. Nimm, was dir zusteht, und geh. ICH mokti diesem letzten jedoch genauso wie geben y dir. 15. Darf ICH mit meinem Agentum nicht tun, was ICH will? Oder bist du neidisch, weil ICH großzügig bin? 16. So wer denn die letzten die ersten und die ersten die letzten sein? Den wir sind berufen, aber wenn ich sind ausgewählt. 17. Als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die Zwölf Jünger bei sich und sagt ihnen unterwegs, 18. Seht, wo sie hin nach Jerusalem hinauf, und der Menschen were den Hohenpriesten und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. SIE werden in Zumtod verurteilen, 19. Und in den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt word. Am dritten Tag jedoch word er auferweckt werden. 20. Daraufhin trat die Mutter der Sohn des Zebedeus zusammen mit ihren Sohnen und Jesus Herren, warf sich nieder und bat in einen gefallen. 21. Jesus fragte SIE, was möchtest du? SIE antwortet ihm, sprich, das dies mein beiden Sohn in deinem Reich einer zu deiner Rechten und der ander zu deiner Linken sitzen dürfen. 22. Jesus erwidert, wisst nicht, warum bittet. Konnte den Kelch trinken, den ICH Bull trinken word. SIE sagten zu ihm, wer konnen es. 23. Sag zu ihnen, meinen Kelch werdet zwar trinken, doch die Platz zu meiner Rechten und Linken zu verge ben, steht mir nicht zu, dies werden denen zu teil, für die SIE von meinem Vater bestimmt sind. 24. Als die anderen zen Jünger dies horten, werden SIE zornig über die beiden Brüder. 25. Jesus rief SIE jedoch zu sich und erklärt, wisst, dass die Herrscher der Volke eier untertanen unterdrucken und die Machtigen eier markt über SIE missbrauchen. 26. Doch unter euch soll es nicht so sein. Viel mehr soll dergenage, der unter euch groß sein will, eure Diener sein. 27. Und wer unter euch der erste sein mokti, soll eure Sklave sein. 28. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viel hinzugeben. 29. Als SIE Jericho verließen, folgte ihm ein groß Menschenmensch. 30. Und sie, zwei blind Männer, die im Weg saßen und horten, das Jesus vorbeizog, riefen laut, Herr, du Sohn Davids, erbarm dich uns, Sir. 31. Die Mensch weiß SIE jedoch zurecht und forderte SIE auf zu schweigen. Doch es I schrien nur noch lauter, Herr, du Sohn Davids, erbarm dich und Sir. 32. Jesus blieb stehen, rief es I zu sich und fragte. Was wollt das ich für jugten soll? 33. Es I antworteten ihm, Herr, das unsere Augen jeffnet wer denn? 34. Jesus empfand Mitleid, beruht ihr Augen, und sofort konnten es I sehen und folgten ihm.